ziehen von einem Bundesstaat zum anderen und organisieren verschiedene Kampagnen. Wir werten erfundene Studien aus, um die Öffentlichkeit auf unsere Seite zu ziehen und die Raucher damit zu zwingen, aufzuhören. Faschismus, du ausgepanztes Arschloch! In dem wir vorgeben, ihr wollt eine Führung für die Schüler sein. Wenn ihr drin seid, mache ich von euch Fotos, die wir dann veröffentlichen und behaupten, der Tabakkonzern hätte euch zu sich eingeladen, um euch zum Rauchen zu verführen. Wir müssen selbst Verantwortung übernehmen, statt uns von abgewrackten Typen die Ihnen sagen zu lassen, was zu tun ist.